heut, Casanova, heut fühle ich, ich vermiss dich. Wenn Casanova, wenn noch dein Herz aus Stein ist, bin ich selig, wenn du mein bist. Heut, Casanova, schenk ich dir, Casanova, dir alles unbedenklich. Drum, Casanova, drum, bitte deine Zeit. Es gilt nie mehr so wie heut. Von den Gondeln im schönen Winde dich hab ich vieles erzählen gehört. Manche Frau ist doch schön und noch ledig, die nach zärtlicher Liebe begehrt. Am Kanale vom hohen Balkone schauen sie wartend die sternklare Nacht. Ave Ort, Ave Ort, wie das Glück einem Manne durchlacht. Komm, Casanova, küss mich. Heut, Casanova, heut fühl ich